Wir haben die Priester aus der Niederung des politischen Parteistreites herausgeholt und wieder in die Kirche hineingeführt. Und es ist unser Wille, dass sie niemals mehr zurückkehren werden in das Gebiet, das für sie nicht geschaffen ist, das sie entwürdigt und das sie zwangsläufig im Gegensatz zu Millionen Menschen bringen muss, die im Inneren gläubig sein wollen, aber Priester sehen möchten, die Gott dienen und nicht einer politischen Partei.